Also machten sie sich jetzt zu fünft auf den Weg zu dem Gasthaus, in dem die Gesellschaft eingekehrt war und wo Bastian die alte Jicha im Stall untergebracht hatte. Als sie in die Gaststube traten, saß dort nur ein einziger Mann. Er war über den Tisch gebeugt und hatte die Hände in den blonden Haaren vergraben. Held Hünrik. Vor ihm auf dem Tisch lag ein Blatt Papier, das aussah, als sei es oft zusammengeknüllt und wieder glatt gestrichen worden. »Ich möchte mich nach eurem Befinden erkundigen«, begann Bastian. »Es tut mir leid, wenn ich euch gekränkt haben sollte.« Held Hünrik schüttelte den Kopf. »Mit mir ist es aus. Hier liest selbst.« Er schob Bastian den Zettel hin. »Ich will nur den Größten«, stand darauf. »Und das seid ihr nicht. Darum lebt wohl.« »Von Prinzessin Oklamar?« Held Hünrik nickte. »Aber es gibt doch bestimmt noch andere Prinzessinnen, die euch ebenso gut gefallen würden.« »Nein, mir gefällt Prinzessin Oklamar gerade deshalb, weil sie sich nur mit dem Größten zufrieden gibt. Und ich bin nun mal ein Held. Ich kann und will keinen anderen Beruf. Ich bin, wie ich bin.« »Ja, das sehe ich ein.« Alle schwiegen. Die drei Herren warfen Held Hünrik mitfühlende Blicke zu. Sie konnten verstehen, was in ihm vorging. Schließlich räusperte sich Hüsbald und meinte leise zu Bastian gewandt, »Einer wie Held Hünrik ist tatsächlich schlecht dran, wenn es weit und breit keine Ungeheuer gibt. Versteht ihr?« Bastian begriff. »Hört zu, Held Hünrik«, sagte er, »ich habe mit dem Vorschlag einer anderen Dame, euer Herz zu schenken, nur eure Standhaftigkeit auf die Probe gestellt. In Wirklichkeit bedarf Prinzessin Oklamar nämlich schon jetzt eurer Hilfe, und niemand außer euch kann sie retten.« Held Hünrik horchte auf. »Sprecht ihr im Ernst, Herr Bastian?« »In vollem Ernst. Ihr werdet euch gleich davon überzeugen können. Prinzessin Oklamar ist nämlich vor wenigen Minuten überfallen und entführt worden.« »Von wem?« »Von einem der schrecklichsten Ungeheuer, die je in Phantasien existiert haben. Es handelt sich um den Drachen Smerg. Sie ritt gerade über eine Waldlichtung, als das Scheusal sie erblickte, sich aus der Luft auf sie stürzte, vom Rücken ihres Pferdes hob und mit sich fortriss.« Hünrik sprang auf, seine Augen begannen zu leuchten und seine Wangen zu glühen, er klatschte vor Freude in die Hände, doch dann erlosch der Glanz in seinen Augen wieder und er setzte sich. »Das kann leider nicht sein«, meinte er bekümmert, »es gibt weit und breit keine Drachen mehr.« »Ihr vergesst, Held Hünrik«, erklärte Bastian, »dass ich von sehr weit her komme, von viel weiter, als ihr je gewesen seid.« »Das ist wahr«, bestätigte Atrio. »Und sie ist wirklich von diesem Ungeheuer entführt worden?« rief Held Hünrik. Dann presste er beide Hände auf sein Herz und seufzte. »O, meine angebetete Oklamar, wie musst du jetzt leiden? Aber fürchte dich nicht, dein Ritter naht, er ist schon unterwegs. Sagt mir, was muss ich tun? Wo muss ich hin? Worum handelt es sich?«